Hören Teil 3. Sie stehen an einem Marktstand und hören ein Gespräch zweier Damen. So, junge Dame, was hätten Sie denn gern? 1 Kilo frische Orangen, bitte. Dass Sie in dem Alter noch so fit sind, da muss ich Ihnen gratulieren. Kompliment. Wollen Sie wissen, wie alt ich bin? Das werden Sie nie herausfinden. Na, wenn Sie mich schon so fragen, dann etwa 70. Vielleicht 75. Ja, ich würde so um die 75 tippen. Nein, Sie schütteln so den Kopf. Nein, meine Liebe, Sie haben sich um 23 Jahre vertippt. Ich bin 98. Und wenn Sie das nicht für möglich halten, dann bin ich gerne bereit, meinen Personalausweis zu zeigen. Nun bin ich aber sprachlos. Wie haben Sie das denn geschafft? Mit Verlaub, ich bin positiv überrascht. Gesund zu essen ist die Devise der Ernährungsberater. Aber gesundes Essen gab es in meiner Jugend nicht. Deshalb stimme ich dem nicht zu. Außerdem hatten wir 2 Kriege erlebt und etliche Hungersnöte erlitten. Da gab es auch nicht immer das Beste vom Besten. Nein, von gesunder Ernährung kann man da wirklich nicht sprechen. Sie meinen also, dass das alles nur eine Lüge ist? Manche sagen ja, die Arbeit sei das Wichtigste. Ja, wo denken Sie hin? Das sind doch Spinnereien. Mein Mann hat bis zu seinem 80. Lebensjahr geschuftet und er hatte am Ende seines Lebens Osteoporose, Gelenkschmerzen und Hüftprobleme. Das war auch nicht das Goldene vom Ei, denn die Arbeit strengt so sehr an. Geben Sie einem Esel harte Arbeit, der fällt um. Ja, aber wie haben Sie denn Ihre Ausdauer trainiert? Mit viel Liebe am Leben, mit Arbeit und mit einfachem Essen. Nicht viel. Natürlich nicht. Denn das ist auch nicht das Wahre. Alles mit einem gesunden Maß. Haben das nicht schon die alten Griechen gesagt? Das kann gut sein. Und wie kommt es, dass Sie noch, hinter dem Stand stehe und noch gut rechnen kann? Das will ich Ihnen sagen, gute Frau. Es gab in meinem Leben immer schwierige Situationen. Ich habe 5 Kinder großgezogen. Heute habe ich auch schon 2 Ururenkel. Aber ich gönnte mir Momente der Ruhe. Ich las ein Buch oder ich probierte neue Sachen für mich aus. Ich bin mit dem Seniorenverein oft in die Berge gefahren, habe ab und zu an Veranstaltungen teilgenommen. Das ist also das Geheimnis der Unsterblichkeit. Naja, ich behaupte nicht, dass ich kerngesund bin. Das wäre absurd. Natürlich habe ich hier und da meine Wehwehchen, aber ich glaube, die Devise für das lange Leben ist die Lust am Leben. Ich glaube, dass ich heute etwas dazugelernt habe. Ja, gönnen Sie sich mal eine Pause. Unternehmen Sie spontan etwas. Lesen Sie ein Buch oder joggen Sie mal. Gehen Sie schwimmen, aber tun Sie es mit Freude. Es gibt nichts Schöneres auf Erden als das Leben selbst. Danke. Ich werde mich an Ihre Tipps halten, denn ich habe es bitter nötig. Stress war früher ein Begriff, den wir nicht gekannt haben. Wir haben uns auch nicht verrückt gemacht, wenn mal was nicht ganz so gut geklappt hat, wie es sein sollte. Nehmen Sie sich das zu Herzen, junge Frau. Danke. Ich nehme die Orangen und Ihre Tipps dankend an.